Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 832 an Goethe, Weimar, 20. Januar 1802. Ich werde nunmehr die Iphigenia mit der gehörigen Hinsicht auf ihre neue Bestimmung lesen und jedes Wort vom Theater herunter und mit dem Publikum zusammen hören. Das, was Sie das Humane darin nennen, wird diese Probe besonders gut aushalten, und davon rate ich, nichts wegzunehmen. Nächsten Sonnabend hoffe ich, über den Erfolg etwas berichten zu können. Schütz hat mir nun auch eine Rezension meiner Jungfrau von Orléans zugeschickt, die aus einer ganz andern Feder kommt als die der Maria und von einem fähigeren Menschen herrührt. Man findet darin ganz frisch die schellingische Kunstphilosophie auf das Werk angewendet, aber es ist mir dabei sehr fühlbar geworden, dass von der transzendentalen Philosophie zu dem wirklichen Faktum noch eine Brücke fehlt, indem die Prinzipien der einen gegen das Wirkliche eines gegebenen Falles sich gar sonderbar ausnehmen und ihn entweder vernichten oder dadurch vernichtet werden. In der ganzen Rezension ist von dem eigentlichen Werk nichts ausgesprochen. Es war auch auf dem eingeschlagenen Weg nicht möglich, da von allgemeinen hohlen Formeln zu einem bedingten Fall kein Übergang ist. Und dies nennt man nun ein Werk kritisieren, wo ein Leser, der das Werk nicht gelesen, auch nicht die leiseste Anschauung davon bekommt. Man sieht aber daraus, dass die Philosophie und die Kunst sich noch gar nicht ergriffen und wechselseitig durchdrungen haben und vermisst mehr als jemals ein Organon, wodurch beide vermittelt werden können. In den Propyläen war dieses in Absicht auf die bildenden Künste eingeleitet, aber die Propyläen gingen auch von der Anschauung aus und unsere jungen Philosophen wollen von Ideen unmittelbar zur Wirklichkeit übergehen. So ist es denn nicht anders möglich, als dass das allgemein Gesagte hohl und leer und das Besondere platt und unbedeutend ausfällt. Die Turandot, denke ich etwa auf den Dienstag vom Theater herab zu hören und werde dadurch erst in den Stand gesetzt sein zu bestimmen, was noch zu tun ist und was der Ort und der Zeitmoment an dieser alten Erscheinung verändert. Detouche hat bereits einen Marsch dazu gesetzt und mir heute vorgespielt, der sich ganz gut ausnimmt. Ich wünsche, dass Sie sich in dem alten, produktiven Zimmer recht gut befinden und etwas Neues an dem Fensterpfosten zu notieren haben möchten. SCH